Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Herzlich willkommen bei die Elite, aber ich glaube, das müssen wir, dadurch, dass die Stimme das jetzt gesagt hat, wirklich dieses Mal auch nicht sagen. Ja, wir müssen uns vielleicht irgendwann mal überlegen, wie wir neu in die Aufnahme einsteigen. Ihr vielleicht einfach so in Medias Res, also einfach quasi reinspringen. In Medias Res, also direkt rein in die Sache. Direkt in den Podcast. Ja, einfach Körper. Jumpen. Bums, Arschbombe. Einfach einen Körper machen. Das machen die Jungs von Dingenskirchen hier, Talk. 30 Sekunden zu mir auch. Die uns angefragt haben, ob wir Zeit haben. Also da könnte noch was bei rumkommen. Also dementsprechend, wer weiß. Genau, wir konsultieren unsere Terminkalender und Marlena. Genau, haben wir irgendwie... Was kommt jetzt? Haben wir einen Plan? Wir haben nie einen Plan. Ich glaube, jetzt kommt erst so ein Trenner und dann kommt was, ne? Ja, da spricht jetzt irgendjemand anderes und dann müssen wir irgendwie weitersprechen. Die Verschwörung der Woche. Okay, was ist die Verschwörung der Woche? Die Verschwörung der Woche ist, dass das Römische Reich weiterhin besteht. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ich wusste das bislang nicht. Also du nicht? Nee, das hat mir keiner gesagt. Ja, du bist ja auch eher für Asien und Co. zuständig. Das ist ganz normal, dass die Römer noch existieren. Echt jetzt? Also ich habe mal gelernt, das ist 1806 abgeschafft worden, das Römische Reich, aber okay. 1806? Ja, ja, Heiliges Römisches Reich, deutscher... Ach so, nein, nicht das Heilige Römische Reich. Das auch nicht. Nein, nicht das Römische Reich, sondern das Römische Reich, das eigentlich schon 400 Arschlecken überrannt wurde von... Von irgendwelchen oben. Barbaren aus dem Norden. Genau, von oben, also von den Goten und... Und Alemannen und weiß der Geier nicht was. Genau. Aber das ist doch... Aber das Heilige Römische Reich war dann doch der Nachfolger. Ja. Mangels Römer, die quasi in Europa waren, ja. Achso, das war quasi nur so... das war ein Remake. Genau, weil die Römer selber sitzen in Grönland. Die Römer selber sitzen in Grönland. Genau. Diese Imperator Caesar Augustus Römer. Genau, die Imperator Caesar Augustus Römer. Okay, und was machen die in Grönland? Von dort aus die Schweiz steuern mit dem CIA. Okay, ich hätte anders fragen sollen. Warum sind die in Grönland? Du hast mitbekommen, wie die Barbaren aus dem Norden gekommen sind. Ja. So, wie kacke das ist, kannst du dir vorstellen? Ja. So, und da kamen viele Barbaren. Richtig. So, und wenn du dir vorstellst, die Römer waren ein Weltreich. Ja. Die hatten das Sagen über die gesamte Welt eigentlich. Ja, zumindest also die beschränkte Welt, die sie so kannten. Genau, und die haben gemerkt, da kommen Barbaren. Ja. Und die können sie militärisch nicht aufhalten. Ja. Also sind die ab nach Grönland. Feigheit vor dem Feind. Nö, untertauchen, Überlegenheit. Die sind quasi so eine Form von Partisanen. Ah, okay, die sind jetzt Partisanen. Okay, und die sind nach Grönland gegangen und kontrollieren jetzt die Schweiz. Naja, über den CIA kontrollieren sie die Schweiz. Ja. Als einzigen souveränen Staat der Welt. Ja. Von da aus lenken die quasi die Geschicke. Okay. Also wir lassen dieses glauben, das ist natürlich nicht so, weil wir von der geheimen Weltverschwörung, wir lassen quasi diesen Reströmern eigentlich auch ihre Chance. Weil bevor die jetzt quasi sich auch Flugscheiben bauen und irgendwelche Planeten besetzen. Ja, so wie die Nazis, die hocken ja immer noch auf der Venus. Angeblich. Ich habe nachgeguckt. Ja, ist nicht so. Aber wir lassen es, das können wir bei Gelegenheit nochmal aufklären. Das können, aber also nochmal zurück. Die Römer kontrollieren die Schweiz... die der einzige souveräne Staat der Erde ist, und zwar über die CIA. Genau, CIA, CH liegt ganz nah aneinander. Ja, das. Und mal ganz ernsthaft, welche Sprachen gibt es in der Schweiz? In der Schweiz spricht man Deutsch. Ja. Und. Also Schweizerdeutsch. Französisch. Ja, eine romanische Sprache. Ja, und Italienisch. Noch eine romanische Sprache. Und dann auch noch die Sprache, die im Heimatland der Römer. Also Rätoromanisch. Und Rätoromanisch. Ja, die Schweizer sprechen auch Rätoromanisch. Und damit ist doch klar, Römisch. Die brauchen ja eine Sprache, damit sie mit den Grönlandrömern auch noch reden können. Weil die Grönlandrömer, die reden auch Rätoromanisch. Die haben doch früher Latein gesprochen. Ja, aber das spricht ja heute keiner mehr. Die haben das natürlich auch weiterentwickelt. Ja, aber das müsste dann doch irgendwie quasi so einen Eskimo-Einschlag bekommen haben, wenn die jetzt in Grönland leben. Es ist ein Dialekt. Ah, okay. Aber abgesehen davon, in Grönland gibt es ja keine Eskimos an sich. Und die heißen, glaube ich, auch gar nicht Eskimos. Die heißen Dänen, das stimmt. Und mal ganz ernsthaft, ja genau, Grönland ist ja eigentlich zu Dänemark gehören, also dementsprechend, da merkst du schon, da ist schon eine Verbindung. Da ist eine, Moment, das wird jetzt immer wilder. Das und heißt, Moment, du hast ja, mal ganz ernsthaft, ja? Du hast ja auch gelesen, De Bello Gallico. Ja, habe ich sogar im lateinischen Original. So, und wer ist da der Strippenzieher, der die gesamte gallische Geschichte quasi möglich macht? Cäsar. Ja, aber wer ist der böse Gegenspieler, den er da quasi ins Felde führt? Wer ist denn Die Helvetier. Die Helvetier sind diejenigen, die reindrücken und die nutzt er quasi als Katalysator zu sagen, okay, dann machen wir die Helvetier platt und dann ist er auf einmal auch noch im großen Marsch auf ganz... Ah, das heißt, die Römer haben wieder die Schweizer als Mittel zum Zweck missbraucht. Genau. Das ist so, wie die Österreicher immer die Deutschen missbrauchen. Ah, alles Käse. Ja, siehst du mal, also dementsprechend das Römische Reich, ja natürlich, also es sitzen noch so ein paar alte Römer quasi in Grönland und die steuern von da aus. Natürlich ist es nicht der CIA von den USA, sondern es ist ein anderer CIA. Ja, es ist quasi der römische CIA, genau, also Prätorianergarden auf modern oder so. Genau, wobei jetzt ich tatsächlich nicht ganz weiß, also da habe ich jetzt gerade keinen Überblick, ob das Römische Reich in Grönland tatsächlich jetzt aus zwei Konsuln besteht, die das Ding lenken, oder ob das dann doch ein Kaisersystem ist. Also einen König haben die nicht mehr. Ja, davon ist auszugehen. Also die werden ja wohl, es wird ja wohl ein Imperator sein, wenn die vor den Helvetiern geflüchtet sind, die nach Süden geströmt sind. Ja, aber vielleicht sind die ja doch auch wieder zur Demokratie zurückgekehrt. Also wir haben ja eine Demokratisierungswelle und wenn du jetzt überlegst, Grönland liegt kurz vor der Küste von Amerika und wenn du da jetzt quasi so ein römisches Reich mit einem Imperator hast und die Amerikaner merken das irgendwann, dann marschieren die da ein und dann hast du da deinen Imperator nicht mehr und du hast dein Land nicht mehr, das war's dann. Also dementsprechend, ich gehe ganz stark davon aus, dass die Römer in Grönland tatsächlich Zwei Konsulen haben. Oder zwei Konsolen. Ja, PlayStation und Switch. Switch, ja. Weil Xbox ist... Genau. Obwohl, nee, Xbox ist ja eigentlich besser. Xbox und Switch, weil PlayStation ist so... Ja, aber Switch ist... nee, Quatsch. Xbox ist ja hier so ein amerikanisches Produkt. Ja klar, aber sie müssen ja beide Welten quasi vor allem, so quasi die japanische Nintendo-Welt und die Hardcore und weil ja eh auf der Xbox auf der PlayStation eh das gleiche Schutz ist wie auf der Xbox und eigentlich nur Nintendo quasi die Ausnahme macht. Ne? Also ja dementsprechend, gut, das macht natürlich Sinn. Okay, und welche Agenda verfolgen die Schweizer, die Römer in der Schweiz? Weltherrschaft, wie immer. Und das wollen sie, die wollen sie mit der Schweiz durchsetzen. Naja, die Schweiz ist der einzige souveräne Staat, der mit ganz vielen Diktatoren ganz entspannt arbeiten kann und reden kann. Und weil sie ja quasi deren Konten verwalten. Ah, okay. Also, du triffst die Leute ja immer da, wo es ihnen am meisten wehtut, beim Geld. Ja, richtig. Sie haben sich also wie die Made in den Speck des Weltfinanzsystems gesetzt. Genau, wo ja immer normalerweise die Freunde aus dem Nahen Osten eigentlich sind, das stimmt ja so gar nicht. Genau, also das haben wir ja schon mehrfach aufgeklärt. Ah, die Römer stecken dahinter. Okay. Ja, klar. Ja, das ist quasi das Weltfinanzrömertum. Das Weltfinanzrömer. Und warum können dann Italiener so schlecht mit Geld umgehen? Ja, weil die ganzen Finanzrömer quasi ja weg sind. Die sind ja in der Schweiz und in Grönland. Ah. Das ist doch der Witz. Da ist quasi die ganze Finanzelite aus Italien abgehauen. Die haben quasi die Leute, die da Ahnung hatten, die sind damals abgezogen worden. Ah, okay. Abgesehen davon, Römer konnten noch nie mit Geld. Spätrömische Dekadenz. Ja, da ist sehr viel Geld ausgegeben worden. Das war immer sehr gut. Ja, aber mal ganz ernsthaft, die wenigen Brains, die es damals gab, die haben sich sowieso schon zurückgehalten. Und dementsprechend, die sind dann auch zeitnah nach Grönland. Die haben sich flott abgesetzt. Und genau. Aber ist das nicht so ein bisschen kalt unter der Toga? Ja, das hat sich ja in der Zwischenzeit schon geklärt. Die tragen ja auch in der Zwischenzeit keine Togen mehr. Also die tragen keine Togen mehr? Die tragen keine Togen mehr. Okay, was tragen die jetzt? Normale Kleidung. Ach so, ja gut, dann damit sie nicht auffallen, das ist natürlich klar. Ja klar, du erkennst natürlich den Römer in Grönland nicht mehr an seinem Kleidungsstil. Richtig, du erkennst ihn nur noch an der Sprache. Ja, ansonsten, was kann man da noch dazu sagen? Ich meine, ein schönes Beispiel zum Beispiel. Ja. Erinnerst du dich an die alten römischen Farben? Ja. Die römischen Farben sind rot und weiß. Genau. Und wer wohnt angeblich am Nordpol, also auch bei Grönland um die Ecke? Der Weihnachtsmann? Santa Claus, genau. Ah, und der ist auch rot und weiß. Genau. Okay. Du merkst schon die Verbindung? Ich vermerke die Verbindung, aber ist das jetzt... Das heißt, alles, was rot und weiß ist, ist irgendwie steckt mit denen unter einer Decke? Nicht alles, aber vieles. Okay, und wie? Aber sie haben es natürlich schon geschickt angestellt, damit es überall dieses Rot-Weiß reinfliegt. Okay, und wie ist das dann bei der Deutschen Bahn? Ich meine, die ICEs sind ja auch rot und weiß. Gehören die auch zur Verschwörung? Du merkst schon, wo es hinläuft. Naja, also in dem Fall muss man dazu sagen, ich glaube, die Deutsche Bahn ist angeglichen an die Schweizer Bahn. Weil die Schweizer haben ja auch so ein Rot und ich glaube Silber-Weiß irgendwie. Silber-Weiß. Als Farben. Und ich meine, die Schweizer Flagge auch Rot-Weiß. Rot-Weiß, meine Güte, da steckt System hinter. Natürlich. Und die Österreicher auch Rot-Weiß. Rot-Weiß. Fritten Rot-Weiß. Pommes Rot-Weiß, ja klar. Italien ist auch noch Rot-Weiß. Da kam noch das Grün dazu von den Nordstämmen, die sie damals überrannt haben. Genau. Und von den Libyern. Von den Libyern? Ja, Libyen hat ja auch eine. Stimmt, Libyen ist grün und Libyen hat ja auch zum Römischen Reich gehört. Genau, genauso wie Karthago und Co. Also Karthago und Co. und der Nahe Osten. Genau, und dieses Grün kommt da quasi noch rein. Aber ansonsten, die Römer waren ja immer rot-weiß. Die Römer waren rot-weiß. Genauso wie Santa Claus. Das heißt, Santa Claus ist ein Römer. Ja, also er ist quasi ein Nachkomme des Römischen Reichs. Vielleicht sogar Konsul. Eigentlich heißt er auch nicht Santa Claus, sondern Sania Claudius. Das wäre aber ein Mädchenname und ein Jungen. Claudius. Nicht Claudia, sondern Claudius. Ja, aber du hast Sanja gesagt. Santa Claudius. Also er ist der heilige Claudius. Das ist quasi ein... Okay, ja. Die Römer waren ja auch Christen, als sie da abgezogen sind. Das heißt, deswegen also Santa. Waren auch schon christianisiert, meine Güte. Ja klar, nach Konstantin waren die ja christianisiert und dann ging es ja ratzfatz. Also... Dann sind die da ratzfatz. Das heißt, wir können in nächster Zeit damit rechnen, dass es eine große Rückwanderungsbewegung gibt. Nein. Nein. Weil, wie du schon richtig bemerkt hast, die Deutsche Bahn fährt da nicht hin. Zum Beispiel. Aber ja. Ich glaube, da kommen wir auch schon zum Thema der Woche, oder? Ja. Das Thema der Woche. Bahnfahren. Bahnfahren. Bahnfahren. Sind wir jetzt auch einer dieser Podcasts, die über Bahngeschichten erzählen? Hatten wir das nicht letztens erst? Wir haben mal in einer Bahn einen Podcast aufgenommen. Ja, aber in einer Straßenbahn. Also sind wir quasi die Experten fürs Reden über Bahnfahren. Ja, aber also es gibt ja diesen Podcast-Index, der da sagt, wie lange braucht ein Podcast, bis er auf eine ICE-Geschichte kommt. Oder eine Bahnfahrgeschichte. Eine Bahnfahrgeschichte, keine Ahnung, da dürften wir einen sehr hohen Wert erreicht haben, weil ich der Meinung bin, das wäre dann das erste Mal, dass wir über Bahnfahrten sprechen. Ne, wir hatten schon mal über Bahnfahrten gesprochen. Und wir haben ja schon, wie gesagt, in der Bahn aufgenommen. Wie du ja schon. Ja, aber es war ja eine Straßenbahn, wie du. Ja, aber hast. Ja, also dann erzähl doch mal, was können wir denn über Bahnen erzählen? Über Bahnen? Wir könnten über diesen eigenartigen Mechanismus reden, der einem Sitzplätze zuweist, wenn man das zufälligerweise macht. Da kann ich auch ein Lied von singen. Ja, ne? Also man sollte ja meinen, dass dieser Algorithmus irgendwie einigermaßen intelligent programmiert worden ist. Also nicht selber intelligent ist, sondern dass er weiß, wenn da so ein einzelner Mensch eine Bahnfahrt bucht, auch artig sein Alter angibt, dass der wahrscheinlich nicht im Familienbereich landen will. Okay. Ne, aber die Deutsche Bahn bucht mich da immer zielsicher rein. Und ich staune dann immer, ich sitze dann meistens an so einem Vierertisch. Es gibt einen Familienbereich? Ja, es gibt einen Familienbereich. Der Familienbereich ist total toll. Im Familienbereich gibt es ganz viele schreiende Kinder und zwei arme 450-Euro-Studenten, die die ganze Zugfahrt mitfahren müssen und die Kinder beschäftigen. Ah, also so ein richtiges Kinderhort. So genau, so einen richtigen Kinderhort in der Deutschen Bahn, damit die nicht mehr durch den ganzen Zug laufen, sondern nur durch dieses eine Abteil. Okay. Das interessiert die Kinder aber überhaupt nicht. Ja, warum sitzt man nicht da rein? Das weiß ich nicht. Aber das eigentlich Eigenartige ist dann, ich sitze ja immer an diesem... ich habe dann meistens einen Vierertisch. Nicht für mich alleine, sondern mir gegenüber sitzt ein Mensch um die 30, Stöpsel im Ohr, Laptop vor sich. Daneben sitzt noch so eine Gestalt und neben mir auch. Das heißt, so vier einzeln reisende Business-Fuzzis sitzen am Vierer mitten im Familienabteil. Gut, die können ja auch nicht miteinander reden, weil die ja Stöpsel im Ohr haben. Richtig, und den Laptop davor. Und okay. Aber so mitten im Familienbereich, ich weiß nicht, ob das eine Maßnahme ist von der Deutschen Bahn, irgendwie die Kinder zu beeinflussen, in welche Zukunft es für sie gehen soll. Du meinst quasi, sie zeigen denen schon quasi... So werdet ihr auch mal enden. Wenn ihr Zug fahrt. Genau, wenn ihr Zug fahrt und wenn ihr zu viel durch den Zug tobt. Ha, das erklärt so einiges, weil ich saß vor Jahr und Tag mal in einem Zug, da war es so, dass ich saß dort umgeben von einer Mutter mit ihren zwei Kindern. Ja. Und das eine Kind hatte sie auf dem Schoß, das andere saß neben mir und daneben saß noch, ich glaube, ihre eigene Mutter, dementsprechend die Großmutter. Ja. Und die Kinder waren lebhaft. Nicht so laut, sondern lebhaft. Und ich fragte dann irgendwann so, wie es denn käme, dass sie hier säßen, weil Kinder, Ruhebereich? Ah. Ich glaube, das ist quasi... Die hatten wahrscheinlich keinen Platz mehr im Familienbereich, weil ich gerade mit meinen drei Spezies im Familienbereich den Vierer in Beschlag genommen habe. So schaut's aus. Ja, wobei ich ja dazu sagen muss, auf Bahnfahrten ist ja eh immer die Frage, wenn du da irgendwie sitzt, wenn du jetzt mal nicht die Stöpsel im Ohr hast und du sitzt neben jemandem, meistens wird es ja dann irgendwann voll und du sitzt irgendwie. Was ich beobachte ist, dass die Tatsache, dass du bei der Deutschen Bahn häufiger zu spät kommst, ja. Die Verspätung ist der Katalysator dafür, dass sich Menschen überhaupt unterhalten miteinander. Ja, das ist aber nie gut. Na doch, das Witzige ist ja meistens, in dem Augenblick, in dem die Deutsche Bahn durchsagt, ja, Entschuldigung, es tut uns leid, wir haben Verspätung wegen Personen im Gleis oder sonstigen Schwurbelformulierungen. Aber nicht schon wieder. Dann fängt es irgendwann an, in einen gemeinsamen Zynismus überzugehen, woraufhin die Leute tatsächlich diesen gemeinsamen Zynismus gegenüber dem Feindbild Bahn oder gegenüber dem Arschloch, das jetzt gerade im Gleisbett sitzt, auszuleben. Und dadurch entstehen dann überhaupt erst diese Gespräche. Also man merkt dann meistens so, die erste Durchsage ist, ah ja, okay, es kommt zu spät. Dann, zweite Durchsage, es wird schlimmer. Meistens fangen dann schon die meisten an, so miteinander zu tuschen. Ja. Und dann kommt vielleicht noch eine dritte Aussage so im Sinne von, es wird jetzt erst recht spät. Meistens so nach der zweiten Durchsage telefonieren die meisten Leute so mit ihren nächsten Verwandten. Oder Geschäftspartnern, dass es dann doch etwas später wird oder dass man möglicherweise, falls man nicht lebend wieder hier rauskommt, doch bitte den Tod rächen soll und den Bahnchef umnieten. In diesem Zuge kommt man dann tatsächlich überhaupt erst danach ins Gespräch, weil meistens hat man dann so mit seinen nächsten Verwandten nochmal das Ende besprochen und wenn man dann bei der dritten Durchsage den nahen Menschen sucht, dann sitzt der halt meistens neben einem und dann kommt man ins Gespräch und meistens fließt dann auch der Verkehr nach einer gewissen Zeit weiter, aber das Gespräch ist dann auch im Fluss. Das heißt, diese ganze soziale Entfernung, die man noch bis zu der Verspätungsmeldung hatte, bricht quasi in dieser Schicksalsgemeinschaft und verschweißt zusammen. Das heißt, die Deutsche Bahn erfüllt einen gesellschaftlich wertvollen Auftrag, indem sie Menschen verbrüdert oder verschwestert. Richtig. Und ganz ernsthaft, diese Kopfhörermenschen, die kriegst du ja auch nur dadurch quasi gestoppt, indem du eine Durchsage über die Lautsprecher machst. Wenn du quasi die Lautsprecher durchsagen startest, nehmen die ihre Kopfhörer raus und hören zu. In diesem Augenblick sind alle drei auch ansprechbar. Das heißt auf Deutsch, in diesem Augenblick könntest du die Frage stellen, ist jemand von euch Kameramann? Ja. Dreht einer von euch Filme? Nein, leider nicht. Also da muss ich dich enttäuschen, weil das sind dann nämlich totale Amateure, die nicht den Streckenplan des ICE-Portals offen haben und damit eh schon informiert sind, was gerade abgeht. Und dann nur noch auf Twitter rauspusten, dass die Bahn mal wieder steht. Ah, das. Du fährst mit solchen Menschen Bahn? Ich bin ein solcher Mensch. Ach, du bist auch so ein Twitter. Ja, ich puste das jetzt nicht unbedingt auf Twitter raus, aber ich habe zumindest den Streckenplan auf und habe nämlich keine Lust, mich darüber zu unterhalten, warum die Deutsche Bahn mal wieder zu spät ist. Ja, das ist ja meistens so der Anfang. Das ist ja meistens so der Katalysator für das Gespräch. Danach unterhält man sich dann meistens über das Berufliche, warum man überhaupt fährt. Ja. Was ja meistens der Beruf ist oder eben die nahe Verwandtschaft. Genau. Und... Ja, aber will man das wirklich erzählen? Wildfremden Menschen? Wildfremde Menschen über die nahe Verwandtschaft aufklären? Ja, ist so. Überhaupt nicht meins. Ist überhaupt nicht deins? Nein. Zumindest nicht, wenn ich nicht anonym bin. Dann bin ich doch mal gespannt, was heute dein Thema ist in Prinzessin Zeilen in das Nähkästchen. Wollen wir das mal hier einleiten? Und müssen wir das hier manuell machen? Ich dachte, das kommt jetzt so automatisch. Nein, ich dachte, ich moderiere es trotzdem an. Ach so, du moderierst mich trotzdem an. Okay, ja. Nein, ich dachte, ich moderiere jetzt die Rubrik an, weil ich weiß ja, dass sie jetzt irgendwann kommen wird. Es ist ja quasi eine ungerade Folge, da kommt immer ein Nähkästchen jetzt. Ja, dann. In Zukunft. Und ich muss ja den Hörer auch da abholen, wo er ist. Nämlich noch in der Bahn. Noch in der Bahn oder im Supermarkt, wo er uns jetzt gerade an der Kasse hört. Und halt da bitte noch ein Trennerhölzchen, genau, dahinter legen. Genau. Perfekt. Und jetzt können wir dann auch, glaube ich, einleiten dein Nähkästchen. Ja, leg mal los. Aus Prinzessin Zeilen endes Nähkästchen. Ich berichte ja immer nur anonym über all das, was so passiert ist. Aber ich würde das nie einem wildfremden Menschen in der Bahn erzählen, was mir so auf Familienfeiern passiert. Ah, wir reden über Familienfeiern? Ja, wir reden über Familienfeiern. Natürlich reden wir über Familienfeiern. Okay, wir reden über Familienfeiern. Weil, dann lass doch mal hören. Wenn man sowas mal mitgemacht hat, dann ist man traumatisiert fürs Leben und möchte da immer drüber sprechen. Ich habe ja sehr viel alte Verwandtschaft. Alte Verwandtschaft im Sinne von, du kennst die schon lange oder die sind alt? Ja, sowohl als auch. Ich kenne die schon lange, weil ich auch langsam alt werde, aber die sind alt, so 70 plus. Ah, die kannten also noch einen Kaiser? Die kannten noch den Kaiser und früher war sowieso alles besser. Okay, und was erzählen die so vom Franz Beckenbauer? Dass der ja 1990 die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Er, nicht seine Mannschaft, sondern er. Nee, er war ja der Trainer und heutzutage gibt es ja gar keine solchen Spieler mehr, die noch so eine Weltmeisterschaft gewinnen könnte, weil es gar keinen Trainer mehr gibt von diesem Format. Die wissen schon, was wir 2014 gerissen haben? Nee, das glaube ich nicht. Da macht die beginnende Demenz Schwierigkeiten. Ah, das ist also quasi die Geschichte. Ich weiß zwar nicht, was ich gestern gegessen habe, aber welche Farbe mein Pisspot mit 5 Jahren hatte, weiß ich noch. Richtig, genau, das weiß ich noch. Und das eigentlich Erstaunliche ist, selbst wenn ich weiß, was ich gestern noch gegessen habe, auch wenn ich es nicht weiß, es war schlecht. Okay, ja, weil früher war alles besser. Früher war alles besser und das heißt, aber die Logik geht ja noch weiter. Früher war alles besser, ist ja vollkommen in Ordnung, solange es heute immer noch gut ist. Ne? Okay. Aber früher war, heute ist ja immer alles schlecht. Und das muss man... Ja gut, da kann es ja früher nur besser gewesen sein, wenn es heute schlecht ist, aber früher schon da war, dann muss es einen Grund gegeben haben, warum es überhaupt schon früher gab. Also man hat ja Sachen nicht eingeführt, weil man gesagt hat, das machen wir jetzt, aber es ist eigentlich schlecht. Bist du dir da ganz sicher? Na, man hat ja Dinge nicht eingeführt, weil sie schlecht sind. Also wenn man quasi Dinge eingeführt hat und sie sich nicht bewährt haben, sprich schlecht waren, dann hat man sie eigentlich abgeschafft in der Regel. Außer, keine Ahnung, Kindstod, Armut und... Aber Solidaritätszuschlag. Der Solidaritätszuschlag war eine gute Idee. Ja, den haben sie aber nicht abgeschafft bislang. Ja, in der Zwischenzeit ist er auch schlecht. Vielleicht schaffen sie jetzt demnächst ab. Müssen sie sogar, glaube ich. Da wäre ich vorsichtig. Nee. Ja gut, aber ich meine ganz ernsthaft, so falsch liegen deine Verwandten ja gar nicht, weil früher war Jens Spahn nicht Gesundheitsminister. Ja, das ist gut. Das ist früher jetzt, war alles besser. Das ist für sie persönlich ist das natürlich schön, aber ich finde man ist für uns alle. Ja, weißt du, die gehen mit so einer grundnegativen Einstellung allein schon an dieses Gespräch ran, was man mit ihnen auf diesen Familienfeiern führen muss. Nimm mal das Jens Spahn Beispiel. Okay. Das Tolle ist ja, so, ich weiß nicht, ob das eine Spezialität meiner Verwandtschaft ist oder ob das alle alten Menschen machen. Wenn sie mal mit früher war alles besser durch sind, dann fangen sie an, was ich immer gerontokratischen Penisvergleich nenne. Nämlich dann erzählen sie sich gegenseitig, was sie für Gebrechen und Wehwehchen haben. Wäre das nicht sinnvoller, sie erzählen es dem Jörn Spahn, der ist Gesundheitsminister und könnte dann quasi... Nee, der könnte ja was dagegen tun. Weil der Witz an diesem Wettbewerb ist ja nicht, dass man sich austauscht, das kann man dagegen tun. Okay. Ne? Oder sich so gegenseitig Trost zu holen, das kenne ich auch, mach dir nichts draus. Es geht darum, festzustellen, wer die dickere Krankenakte hat. Und derjenige, der die dickste Krankenakte hat, ist der König am Kaffeetisch. Übrigens, der heißt, glaube ich, Jörn Spahn, ist mir gerade eingefallen. Der heißt Jörn Spahn. Ich dachte, der heißt Johann. Nee, Johann ist ein anderer. Johann ist ein Lafer. Der muss Johann Spahn heißen, weil die Alten, für die ist Johann ein Name, der ist okay. Also nee, Jörn heißt der, glaube ich. Jörn Spahn. Jörn. Ja, also ich finde eine also positive Grundeinstellung. Wie Björn, nur Lucke? Lucke, nee, ich dachte nee, Weidel. Der heißt Bernd, oder? Der heißt Alice Lucke. Siehst du, jetzt greift auf uns diese komische Demenz. Nee, gehen wir mal zurück zum Thema Geronto... Gerontokratischer Penisvergleich. Ja, ne? Also die sollten diesem Jens Spahn dankbar sein. Jörn. Himmel. Kann er sich nicht umbenennen? Nicht. Jörn Spahn. Jörn Spahn. Soll ihm dankbar sein, weil er ihnen so viele Möglichkeiten gibt, noch mehr Wehwehchen zu sammeln, die die Kasse zukünftig nicht mehr behandelt. Die dann den kranken Stapel anschwellen lassen. Ja, aber der Jörn Spahn hat ja eh gesagt, wenn du krank bist, sollst du erstmal überlegen, ob du wirklich krank bist und ob du damit zum Arzt gehen solltest. Und jetzt kommt nämlich die Krux, wenn du quasi dement bist. Ja. Dann kommst du zwar zu einem Ergebnis, du vergisst es aber wieder, und dann liest du wieder, was Jörn Spahn gesagt hat, nämlich, dass du zum Arzt bevor du zum Arzt gehst, überlegen solltest, ob du zum Arzt gehst, dann fängst du quasi wieder an zu überlegen, und ja. Das Ergebnis vergisst du aber sofort wieder. Spätestens, wenn du auf dem Weg zum Arzt bist, vergisst du das, weil die Jörn Spahn-Nachricht hast du ja gelesen, bevor du quasi dement wurdest, möglicherweise, das hat er ja schon lange gesagt, und jetzt quasi, Und jetzt hast du nur noch Jörn Spahn im Kopf und kannst deshalb nicht mehr zum Arzt gehen. Genau. Ja, aber du vergisst unterwegs halt. Du vergisst halt unterwegs, wo du hin willst. Merkst du, du hast ein Wehwehchen. Merkst du, du solltest, wenn du ein Wehwehchen hast, drüber nachdenken, ob du damit wirklich zum Arzt gehen möchtest. Ja. Und weil du gerade eh nicht weißt, wo du hin willst, aber du nicht zu Hause bist, gehst du erstmal nach Hause, weil zu Hause bist du zu Hause. Da genau, fühlst und da du dich wohl, da kennst du dich aus, da kennt man dich, da weiß man, wer du bist. Das ist schön. Da kennt man deine Krankenakte. Und im Notfall erzählst du sie bei der Familienfeier. Richtig. Und dann gehst du zur Familienfeier und da denkst du vielleicht auch drüber nach, ob du vielleicht doch zum Arzt gehen sollst. Und spätestens dort erzählt dir dann der nahe Verwandte wahrscheinlich auch, dass du besser nicht zum Arzt gehst, weil den Sepp, den sie damals damit erwischt haben, den haben sie ins Krankenhaus gebracht und der ist dann dran verreckt. Ja. Aber der eigene Verwandte, der quasi das schon ewig hat und nicht damit ins Krankenhaus gegangen ist, weil er ja leidensfähig ist, Den hat es halt erwischt. Genau, und der kann sich damit bis heute brüsten, dass er das hat. Das ist also total top. Siehst du? Also, Problem gelöst. Kann ich dir noch irgendwas helfen bei Familienfeiern? Soll ich was aus meinem Nähkästchen? Wenn du da noch Eier hast, du eigene Beiträge zum Thema? Nö. Hast keine alten Verwandten? Nee, bei mir sind die alle tot. Wahrscheinlich, du bist mittlerweile der alte Verwandte, oder? Ja, die sind alle zum Arzt gegangen. Wir hatten einen guten Arzt und der hat so gut waren wir dann doch nicht. Sämtliche Probleme gelöst. Ja, sie haben Krebs, das macht nichts. Das wird sich irgendwann von selbst. Genau. Das Problem. Ja, na gut. Ja, nee, aber was willst du da noch drüber berichten? Da gibt's da irgendwas ganz Spannendes von Oma Erna? Nee, das Gruselige ist ja immer, ich klappe dann immer die Ohren zu, weil ich bin ja so hypochondrisch veranlagt, ich bekomme dann sämtliche Krankheiten von denen, die mir erzählen. Die bekommst du sowieso, weil du ja den ganzen Quatsch erbst. Ja, klar, aber ich weiß, dass ich noch so 10, 20 Jahre Zeit habe. Ja, aber wäre es nicht sinnvoll, sich jetzt schon vorzubereiten? Keine Ahnung, zu wissen, okay, ich krieg irgendwann Hodenkrebs, ich schneide mir die Hoden einfach vorher ab. Dann kann ich es nicht kriegen. Das ist die Angelina Jolie-Lösung, die finde ich so... Nee, das finde ich nicht schön. Also meine Variante ist immer, ich will das alles gar nicht wissen und ich frage dann irgendwann immer, ob sie nicht... ob wer denn hier an die Bienen denkt. eigentlich bei all der Jammerei. Und denkt da einer an die Bienen? Nee, da denkt keiner an die Bienen. Aber dann kann ich das ganze Thema in andere Bahnen lenken. Dann können sie nämlich erstmal darüber jammern, dass es Insektensterben gibt. Und früher gab es mehr Bienen. Das ist dann nicht so gefährliches Terrain wie... Ah, ich weiß nicht. Wenn du da so einen alleinstehenden Grabscher-Onkel hast, der quasi an Bienchen und Blümchen denkt und quasi so an seine Vergangenheit denkt, wie er damals noch, als er noch eine junge, ja, kecke Biene war und sich auf verschiedene Blumen setzen konnte, ja, oder so quasi eine attraktive Blume war, auf die sich mehrere Bienchen setzen durften, dann hast du quasi in dem Augenblick möglicherweise auch Geschichten, die der Onkel erzählt aus reinem Frust. Oder du demontierst ihn quasi, weil er kann ja quasi nicht über sein Sexleben vor der Familie erzählen. Das stimmt. Aber und das frustriert ihn. Im Grunde bist du quasi der Grund dafür, dass sich deine Verwandtschaft irgendwann in Depressionen ergießt und Suizid begeht. Ist dir das bewusst? Das ist vollkommen in Ordnung, aber was die Bienen an Kopfkino bei meinem Onkel auslösen könnten, das schockiert mich so nachhaltig, dass ich die Strategie, glaube ich, zukünftig auch nicht mehr anwenden kann. So, meine lieben Zuhörer und Zuschauer und Mitlesende und natürlich innen, ich glaube... Ich bin traumatisiert, wir beenden das jetzt besser. Kurz vor Schluss. Oh, das heißt, wir müssen jetzt abmoderieren. Wir müssen abmoderieren. Abmoderieren, okay. Das läuft nicht automatisch ab. Ja doch, ich glaube, da kommt nochmal ein Text hinten raus. Da kommt nochmal ein Text, ja. Dann sagen wir jetzt einfach Tschüss und Bye-bye. Und ja, also so von uns aus, glaube ich, ja. Und ich glaube, müssen wir auf irgendwas hinweisen, dass wir eine Webseite haben. Weiß ich. Wir können es ja einfach mal machen und dann hören wir es uns nachher an. Ja gut, also es gibt uns auf iTunes, da kann man Rezensionen schreiben. Genau. Macht zwar keine Sau heutzutage in diesem schnelllebigen Internet. Ja gut. Wenn ihr keinen Bock habt, eine Rezension zu schreiben, berichtet uns von euren Erfahrungen mit Familienfeiern und alten Menschen. Und denkt auch mal an euren Onkel. Richtig. Und an die Geschichten von ihm mit Bienchen und Blümchen. Genau. Und zwar bitte den Onkel, der 60 oder 70 ist. So. Der sich also noch daran erinnern kann. Die Geronto-Abteilung. Dann wird's richtig schön. Übrigens, gibt es das als Porno-Kategorie? Alte Leute Porno? Also es gibt ja Grannies, ne? Ja. Old and Young gibt es. Ja, aber das ist was anderes, glaube ich. Ich meine jetzt schon so dieses quasi alt und alt. Alt und... Können wir das bitte sein lassen? Gibt es das? Und wird das bestimmt quasi auch vertrieben? Es gibt doch für alles eine Nische. Wir könnten da mal eine investigative Tinder-Recherche zu starten. Wenn du einen Tinder-Account hast? Wir fragen mal Lena. Okay. Dann würde ich sagen, war's das. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.